Heute mit Pastor Joseph Prince. Lasst uns einen Blick auf Gottes Thron werfen. Psalm 98 oder 89, fast dasselbe. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Gottes Thron ist auf Gerechtigkeit gegründet. Sagt Amen dazu. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Im Hebräischen übrigens Chesed ve'emet. Und vergesst nicht, durch Mose kam das Gesetz, aber Chesed ve'emet, Gnade und Wahrheit, kam durch Jesus Christus. Das ist also Gnade und Wahrheit. Was geht vor Gottes Angesicht her? Barmherzigkeit und Wahrheit, Gnade und Wahrheit. Wahre Gnade, echte Gnade. Aber sein Thron gründet sich auf Gerechtigkeit. Nun, der Teufel, er wurde zusammen mit Michael und Gabriel erschaffen, um was zu sein? Ein Cherub. Was bedeutet das? Wächter von Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt kommt der Teufel auf die Idee, aha, Gott hat eine neue Schöpfung erschaffen, den Menschen. Adam. Und ich sehe, wie sehr Gott ihn liebt, so wie ich manche von euch sehe, die ihr ein neugeborenes Kind habt. Wenn ich euch dann nach einer Weile wieder besuche, sehe ich, wie ihr euren kleinen Jungen umsorgt, wie bei mir und Justin. Also denkt sich der Teufel, wenn ich Gott irgendwie an die Nieren gehen kann, dann über seine Liebe zu diesem Jungen. Ich werde es so einrichten, dass Gott, das sind seine bösen Gedanken, okay? Aber Pastor Prince, woher weißt du das? Nicht, weil zwei Dumme den gleichen Gedanken haben, sondern weil ich die Bibel lese. Er denkt bei sich, das steht in Jesaja, er denkt bei sich, er wird den Thron Gottes einnehmen. Aber was ist Gottes Thron? Gottes Thron ist nicht Gnade und Wahrheit, sondern Recht und Gerechtigkeit. Aber Gott liebt Gnade und Wahrheit. Jeder, der eine Führungsrolle übernimmt, kann das verstehen. Unsere Richter können das verstehen. Man muss Gerechtigkeit wahren, das Recht aufrechterhalten. Aber unser Herz sollte immer Gnade und Wahrheit lieben. Manchmal müssen wir Gerechtigkeit walten lassen, aber unser Herz sollte Gnade lieben. Also, der Teufel sagt sich, wenn er den Menschen so liebt, werde ich versuchen, Gott dazu zu bringen, seine Gerechtigkeit zu kompromittieren. Ich werde denjenigen, den er liebt, dazu bringen, ihn zu enttäuschen. Wie soll er ihm dann gerechterweise vergeben können? Das ist der Meisterstreich, die Krönung eines bösen Plans. Wir sind gefangen. Der Mensch ist in einen übermenschlichen Kampf verwickelt. Das verdeutlicht auch die Geschichte von König Darius. König Darius, der König von Persien, hatte Berater, die ursprünglich von König Nebukadnezar von Babylon aus Jerusalem, aus Juda, gefangen genommen worden waren. Das markierte den Beginn der Zeiten der Völker, prophezeit von Daniel. Aber nach Babylon kam das Medo-Persische Reich. Nun sind wir in dieser Epoche. Darius war der König von Persien. Die Gefangenen, die von den Babyloniern verschleppt worden waren, waren immer noch dort. Einer von ihnen war Daniel. Daniel war ein Gefangener. Aber die Bibel sagt, er stieg in den Rängen auf, von der Zeit Nebukadnezars bis zu Darius, und wurde zu einem der drei Top-Gouverneure des gesamten Persischen Reichs. Einer der Top drei. Die anderen beiden waren neidisch. Und alle Satrapen und Fürsten im gesamten Reich von König Darius waren neidisch darauf, dass Daniel, ein Gefangener, im Gegensatz zu ihnen befördert wurde. Und wie? Sie waren also neidisch auf ihn. Sie schmiedeten einen Plan, um einen Fehler bei Daniel zu finden. Aber die Bibel erzählt, dass Daniel einen vorbildlichen Geist besaß. Sie konnten keinen Fehler bei ihm finden. Außer, dass er dreimal täglich offen auf seinem Balkon betete. Sie dachten also, gut, hier setzen wir an. Nach dem Gesetz der Meder und Perser kann, sobald der König das Dekret mit einem Siegelring bestätigt und ein Gesetz erlassen hat, dieses, einmal unterzeichnet, nicht einmal vom König selbst geändert werden. Sie scharten sich also zusammen. Und die Bibel erzählt, sie kamen zum König, sämtliche Statthalter des Reiches. Sie traten geschlossen vor den König, aber sie logen, denn nicht alle Statthalter waren dabei. Sie hatten Daniel nicht mit einbezogen. Die ganze Sache war gegen Daniel gerichtet. Aber weil sie wussten, dass der König Daniel schätzte, habe ich schon erwähnt, dass der König Daniel liebte? Der König hatte große Zuneigung zu Daniel. Also traten sie vor ihn, als ob Daniel Teil dieser Petition wäre. Sämtliche Minister des Königreichs, Vorsteher, Satrapen, Räte und Statthalter erachten es für ratsam, dass ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Die List dahinter ist raffiniert. Sie schmeicheln dem König und behaupten, für die nächsten 30 Tage dürfe an niemand anderen als den König eine Bitte gerichtet werden. Das haben wir alle entschieden. Wisst ihr, wenn Leute zu dir kommen und sagen, alle reden darüber, dann sind es meist nur sie, ihr Ehepartner, die Schwiegermutter und ihr Hund. Alle sagen das über dich, meistens sind es aber nicht alle. Also, wenn sie sagen, sämtliche Statthalter, ist klar, dass die ganze Sache gegen Daniel gerichtet ist, nicht wahr? Und was ist das Ziel des Feindes? Sie wollen die Liebe des Königs zu Daniel ausnutzen, um den König dazu zu bringen, sein eigenes Gesetz zu brechen. Ich glaube, einige von euch haben das jetzt verstanden, oder? Hört ihr zu, Leute? Ich spreche vom übermenschlichen Kampf. Und Gott hat diese Geschichten niederschreiben lassen, um uns etwas zu lehren. Ist das ein gutes Gesetz? Nein, ein ungerechtes. Ist der König ein guter Mensch? Nein, er ist ein heidnischer König. Ist der Angeklagte ein guter Mensch? Ja, ein gottesfürchtiger Mann, Daniel. Und wisst ihr, was der König tat? Weiter unten heißt es, nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Also unterschrieb König David. Entschuldigung, habe ich David gesagt? Darius unterschrieb das schriftliche Dekret. Weiter unten, als der König das hörte, ich habe in der Geschichte jetzt etwas übersprungen. Das passierte zu einem anderen Zeitpunkt, nachdem er das Dokument unterschrieben hatte. Daniel wurde tatsächlich beim Beten erwischt. Daniel wusste davon, betete aber dennoch. Bei Gott machte er keine Kompromisse. Daniel betete. Und sie berichteten dem König, wir haben Daniel gefunden. Er hat in diesen 30 Tagen gebetet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Er war unzufrieden. Mit Daniel? Nein, mit sich selbst. Er erkannte, dass es eine Falle war und wusste, dass, sobald das Gesetz unterschrieben und das Dekret in Kraft getreten war, selbst der König das Gesetz der Meder und Perser nicht ändern konnte. Er merkte, dass er in ihre Falle getappt war. Und sein Herz hing an Daniel. Er liebte Daniel. Er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Wow, er liebte Daniel. Hier sehen wir, dass Liebe gegenüber dem Gesetz machtlos ist. Der Teufel sieht Gott. Und natürlich, Gott ist nicht König Darius, nicht wahr? Gott ist der König, König der Erde, König des Universums. Aber ist Gott wie König Darius? Nein, Gott ist heilig, König Darius ist es nicht. Gottes Gesetz, ist es böse? Nein, es ist das vollkommene Gesetz, ein gutes Gesetz. Aber die Menschen, die Gott retten will, sind sie böse, durch und durch sündig? Ja. So benutzte Gott dieses Bild, um uns etwas zu zeigen. Sogar der Gegensatz verdeutlicht seine Gnade und Barmherzigkeit. Ihr kennt die Geschichte. Daniel starb nicht. In einer anderen Predigt will ich mal darüber sprechen, wie man eine Nacht in der Löwengrube verbringt. Um es kurz zu machen, Daniel kam heraus und alle Löwen wurden zu kleinen Katzen, die mit ihm gespielt und die Nacht mit ihm verbracht hatten. Aber denkt ihr, es sind kleine Kätzchen? Lasst mich euch sagen, in dem Moment, als der König sagt, Daniel hat seine Strafe verbüßt, Daniel wurde nicht gerettet, weil der König sagte, er soll nicht in die Löwengrube geworfen werden, weil ich ihn liebe. Nein, er musste hinein, er zahlte den Preis. Aber sobald er das Urteil verbüßt hatte, konnte er nicht wieder hineingeworfen werden. Das nennt man Verbot der Doppelbestrafung. Selbst der König wusste das und sagte, bringt alle her, die mich getäuscht haben, und werft sie hinein. Die Bibel sagt, die Übeltäter wurden hineingeworfen und bevor sie den Boden berührten, töteten die Löwen sie. Die hungrigen Löwen zermalmten ihre Knochen. Das waren keine kleinen Schmusekätzchen. Hier sehen wir also ein beeindruckendes Bild. Und wenn wir dann zum Neuen Testament übergehen, begegnen wir dem Herrn Jesus. Ihr kennt sicher alle die Geschichte, die ich so liebe. Wie sie Jesus, während er im Tempel lehrte, eine Frau brachten, die beim Ehebruch ertappt wurde. Beim Akt! Ich frage mich immer, was diese Leute gemacht haben. Haben sie sich etwa hinter dem Vorhang versteckt? Wahrscheinlich hatten sie einen von sich ausgewählt, um das zu tun. Und der ganze Zweck dabei war nicht, das Mädchen zu steinigen. Wenn sie das gewollt hätten, hätten sie sie nicht zu Jesus bringen müssen. Es gab genug Steine und genug willige Hände. Dass sie sie zu Jesus brachten, zeigt, dass es ihnen nicht wirklich um die Einhaltung von Gottes Gesetz ging. Es war nur eine Scheinheiligkeit. Das Problem derer, die sich gegen die Gnade stellen, ist ihre Scheinheiligkeit gegenüber dem Gesetz. Denn wenn man wirklich an das Gesetz glaubt, bringt das Gesetz einen zur Verzweiflung. Man erkennt, ich brauche einen Retter. Jesus sagt, ihr denkt, Ehebruch bedeutet nur, physisch mit einer Frau ins Bett zu gehen? Ich sage euch, wenn du sie in deinen Gedanken entkleidest, bist du schon des Ehebruchs schuldig. Dann wirst du ausrufen, ich brauche Jesus. Doch sie brachten die beim Ehebruch ertappte Frau vor Jesus. Auf die ungehobelste Art warfen sie sie direkt vor Jesus, während er im Tempelbezirk lehrte. Und sagten, Meister, wir haben diese Frau in flagranti beim Ehebruch ertappt. Mose sagt, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen ist rein zufällig. Und die Bibel berichtet, dass Jesus ihnen nicht antwortete. Jesus bückte sich nur und schrieb mit seinem Finger auf den Boden. Schaut euch dieses Bild an. Der Grund, warum ich euch zeige, dass er auf Stein schreibt, ist, dass ich möchte, dass ihr das versteht. Einer der Vorteile des Besuchs in Israel ist, dass man solche Einsichten gewinnt. Der Geist Gottes kann es einem offenbaren. Eines Tages, vor vielen Jahren, war ich in Israel, im Bereich des Tempelvorhofs. Der Tempel selbst steht nicht mehr. Selbst die riesigen Steine des Tempels wurden umgestürzt. Aber der Marktplatz ist noch da, die Vorhöfe. Der Grundriss der Steine ist noch vorhanden, ganz unten. Und dann wurde mir klar, dass dort nichts grasbewachsen ist. Es ist nirgendwo wie ein Garten. Alles ist aus Steinen. Der Ort, an dem Jesus lehrte, waren die Vorhöfe des Tempels. Als er auf den Boden schrieb, schrieb er nicht auf Erde, er schrieb auf Stein. Sie sagen also, Mose hat gesagt, dass solche gesteinigt werden sollen. Und er zeigt ihnen durch seine Handlung, ihr wagt es mir zu sagen, was Mose sagte, ich bin derjenige, der das Gesetz gegeben hat. Halleluja. Als Gott das erste Mal herabkam, schrieb er auf Stein. Und als Jesus sich hinunterbeugte, zeigte er, dass er der Gott ist, der sich auf dem Berg Sinai hinabbeugte, um das Gesetz zu geben, von dem er wusste, dass der Mensch es nicht einhalten kann. Dann richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Schaut Leute, er hat nicht gesagt, steinigt sie. Sonst würden die Leute sagen, er spricht von Liebe und Gnade. Wo sind Liebe und Gnade jetzt? Er sagte auch nicht, steinigt sie nicht, sonst hätten die Pharisäer gesagt, du verstößt gegen das Gesetz Moses. Was sagte er? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Tatsächlich gab es nur einen ohne Sünde. Ihn selbst. Sie hätten den Stein werfen können, wenn sie es gekonnt hätten, aber sie konnten nicht. Er hätte es gekonnt, aber er wollte nicht. Und dann heißt es in der Bibel, er beugte sich ein zweites Mal hinunter. Wie oft gab Gott die 10 Gebote? Zweimal. Das erste Mal, wisst ihr, wer sie brach? Mose brach alle 10. Er nahm die Tafeln und bevor er unten ankam, zerbrach er sie. Dann sagte Gott, Mose, komm wieder hoch. Und als Gott ihm das zweite Paar Tafeln gab, wo legte Gott dieses zweite Paar hin? Wo wies Gott Mose an, das zweite Paar hinzulegen? In die Bundeslade, wo das Blut darüber ist und Gott kann nicht durch das Blut sehen. Gott sieht das Blut, das uns von all unseren Sünden erlöst. Amen. Also beugte sich Jesus ein zweites Mal hinunter. Wenn Jesus sich beugt, ist es immer, um uns aufzurichten. Wenn man die Bibel genau liest, die Frau stand. Sie stand, als Jesus sich hinunterbeugte. Wenn er sich beugt, ist es, um uns zu erhöhen. Wenn er unser Herz bricht, tut er es stets mit Güte. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. Hat er also das Gesetz gebrochen? Nein. Und welches Gesetz war das? Bei der Geschichte mit Darius ging es um ein böses Gesetz. Aber hier in dieser Geschichte geht es um Gottes Gesetz, ein heiliges Gesetz, ein gerechtes Gesetz. Und wer spricht über das Gesetz? Jesus. Die Pharisäer. Aber gegen wen richten die Pharisäer das Gesetz? War die Frau fromm wie Daniel? Nein, sie war schuldig. Bedenkt, sie hat Ehebruch begangen. Sie war schuldig. Daniel war es nicht. Und es handelte sich um ein böses Gesetz. Dies hier ist Gottes Gesetz. Und sie ist schuldig. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, werfen könntet ihr, aber nur der ohne Sünde soll den ersten Stein werfen. Die Bibel sagt, einer nach dem anderen schlich sich davon. Einer nach dem anderen ging, beginnend bei den Ältesten. Mit dem Alter wird es nicht besser. Je älter man wird, desto mehr Sünden sieht man. Also gingen die Ältesten als die Schuldigsten zuerst. Die Jüngeren etwas weniger belastet. Hä, das ist Sünde? Also verließen sie einer nach dem anderen den Ort, bis nur Jesus und die Frau übrig blieben. Dann schaute Jesus sie an und sie weinte. Ich liebe diese Szene, der Retter und die Sünderin allein. Und er fragt, Frau, wo sind die, die dich beschuldigt haben? Hat dich niemand verurteilt? Und sie schaute sich um, vermutlich weinte sie die ganze Zeit. Zum ersten Mal antwortete sie, niemand, Herr. Sie nannte ihn Herr. Und er sagte, dann verurteile ich dich auch nicht. Habt ihr das verstanden? Dann verurteile ich dich auch nicht. Wisst ihr, warum er das sagte? Weil er nicht lange danach für ihre Sünden bezahlen würde. Ihre Vergebung hat einen Preis. Ich habe euch gesagt, Gott kann nicht Sünden vergeben und dabei so tun, als sei er mit der Sünde der Sünder einverstanden. Die Schuld musste beglichen werden. Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Die Kirche möchte dir sagen, sündige zuerst nicht mehr, dann werden wir dich nicht verurteilen. Aber Jesus sagt, es gibt keine Verurteilung. Wenn du das annimmst, wird es dich befähigen, nicht mehr zu sündigen. Jetzt sehen wir, dass das Gesetz der Liebe nichts entgegensetzen kann. Gerade eben sahen wir, dass die Liebe dem Gesetz gegenüber machtlos war. Jetzt erkennen wir, dass das Gesetz der Liebe nichts entgegensetzen kann. Oh, welche Weisheit Gottes! Nun, was hat das mit unserer Gerechtigkeit zu tun? Damit möchte ich abschließen. Was hat das mit unserer Gerechtigkeit zu tun? Hört gut zu. Sprüche 17, Vers 15. Lesen wir es alle zusammen. Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Wer also den Schuldigen einfach so freispricht, der ist dem Herrn ein Greuel. Wisst ihr, was ein Greuel ist? Es ist schlimmer als Sünde. Wenn Gott das Wort Greuel verwendet, hat es eine intensive Bedeutung. Es ist, als würde man eine tote Ratte riechen, die schon seit Tagen tot ist. Und man ist in einem kleinen Raum mit dieser Ratte gefangen. Das Gefühl, das man beim Riechen dieser Ratte empfindet, der Geruch dieses toten Körpers, das ist ein Greuel. So wie die Bibel sagt, dass Christi Opfer ein Wohlgeruch war. Wir alle sind für Gott ein angenehmer Duft Christi. Amen. Isaak roch den Wohlgeruch von Jakobs Opfer und segnete ihn. Gott riecht das Opfer, das zu ihm emporsteigt. Gott riecht es und segnet es. Gott segnet uns. Was ist also ein Greuel? Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Als Gott mir diesen Vers vor einiger Zeit zeigte, war ich erstaunt und dachte, dass ich die verstehen kann, die Schuldige freisprechen. Stellt euch nun selbst in dieser Situation vor. Könnt ihr euch selbst rechtfertigen? Ja. Bedenkt, ihr seid Gottes Gerechtigkeit, nicht wahr? Jesus ist von den Toten auferstanden, als ihr für gerecht erklärt wurdet. Seid ihr jetzt in Gottes Augen gerecht? New Creation Church, wenn diese Gemeinde nur ein schwaches Jahr hervorbringt, dann möge Gott allen anderen Gemeinden helfen. Ich gebe euch noch eine weitere Chance, okay? Seid ihr nun vor Gott gerecht? Jetzt seid ihr gerecht, richtig? Ihr seid gerechtfertigt worden. Ihr habt die Rechtfertigung empfangen, richtig? Wenn ihr dieses Geschenk der Gerechtigkeit annehmt, Römer 5, Vers 17, dann werdet ihr im Leben herrschen, nicht wahr? Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Es ist ein Geschenk, keine Belohnung für eure langen Gebete oder guten Taten. Sagt Geschenk. Geschenk der Gerechtigkeit. Also es ist ein Geschenk, weil alles durch Jesus vollbracht wurde. Er ist von den Toten auferstanden. Ihr habt das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Gott behandelt euch als gerecht. Und ihr empfangt den Überfluss der Gnade. Nun werdet ihr im Leben herrschen. Der Teufel möchte nicht, dass die Menschen von der Fülle der Gnade erfahren. Oh, Joseph Prince lehrt zu viel über Gnade. Wir brauchen Überfluss, liebe Leute. Überfluss. Und da der Teufel ist, wird er versuchen, den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit zu entfernen, weil das die Menschen davon abhalten wird, im Leben zu herrschen. Über ihre Gewohnheiten zu herrschen. Okay, zurück zu Sprüche 17. Die Bibel sagt was? Wir verstehen es, die Schuldigen zu rechtfertigen, wie die Pharisäer es tun. Sind sie schuldig? Ja, aber sie rechtfertigen sich selbst. Ein Greuel. Greuelalarm. Immer wenn ihr selbst gerecht seid. Pastor Prince, ich brauche keine Rettung, mir geht's gut. Und ich mache dies und jenes, ich engagiere mich karitativ. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Im Alten Testament gibt es ein Gesetz über Aussatz. Wenn jemand Aussatz an der Hand hat, an der Stirn oder an den Gliedern, sagt die Bibel, dass diese Person unrein ist. Der Priester muss diese Person von der restlichen Gemeinschaft Israels ausschließen. Aber ein sehr einzigartiges Gesetz im Alten Testament besagt, wenn jemand von Kopf bis Fuß mit Aussatz bedeckt ist, wird der Priester diese Person für rein erklären. Der Priester wird sie für rein erklären, wenn sie überall mit Aussatz bedeckt ist. Was bedeutet das? Wenn ihr sagt, ich tue manchmal falsche Dinge, ja, aber ich bin nicht so schlimm, ich habe immer noch viele gute Seiten. Okay, das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Ich weiß, ihr mögt alle essen. Wenn ich euch euer Lieblingsgericht zeige und ihr sagt, oh Mann, ich bin hungrig, ich würde das jetzt wirklich gerne essen. Okay, noch ein Hinweis. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr solltet wissen, dass wir ein bisschen von den Exkrementen meiner Lieblingskatze hinzugefügt haben. Nur ein kleines bisschen. Es soll eure Männlichkeit steigern. Your manhood. Nur ein klein wenig Katzenkot. Meine Katze ist gesund, es ist nur ein bisschen. Keine Sorge, okay? Alles andere ist euer Lieblingsessen. Würdet ihr das essen? Nein, Gott auch nicht. Versteht ihr das? Paulus sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Also wenn ihr sagt, ich bin durch und durch ein Sünder, dann sagt Gott, kein Problem, ich bin euer Retter. Hört ihr, Leute? Solange wir das nicht glauben, fällt es uns sehr schwer zu bekennen, dass wir Gottes Gerechtigkeit in Christus sind. Es fällt uns schwer, weil wir tief im Inneren immer noch glauben, dass wir auf unsere eigene Gerechtigkeit angewiesen sind. Jetzt aufgepasst. Die Pharisäer stehen für den ersten Teil, die Rechtfertigung der Schuldigen. Sie sind sündhaft und verhalten sich dennoch, als wären sie gerechtfertigt. Sie sind Sünder, tun aber so, als wären sie es nicht. Darüber sagt Gott, das ist ein Greuel. Das ist Heuchelei, nicht wahr? Heuchelei bedeutet, vorzugeben, etwas zu sein, das man nicht ist. Die Welt da draußen nennt uns Heuchler. Na, sehen wir mal, wer der wirkliche Heuchler ist. Schaut her. Wer die Gerechten verurteilt. Jetzt, da Jesus von den Toten auferstanden ist, seid ihr gerecht gemacht worden, nicht wahr? Deshalb wurde Jesus von den Toten erweckt, richtig? Seid ihr nun gerecht? Seid ihr gerechtfertigt? Da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Was aber, wenn ihr euch selbst verurteilt? Was, wenn ihr euch selbst verurteilt? Gehört ihr dann zu denen, die die Gerechten verurteilen? Wenn ihr einen Glaubensbruder verurteilt, passt das zu diesem Vers. Es ist ein Greuel. Und vielleicht verurteilt ihr keinen Bruder, aber ihr verurteilt euch selbst. Was ist das? Ein Greuel vor Gott. Als ihr Sünder wart, konntet ihr nicht sagen, dass ihr gerecht seid. Das wäre Heuchelei. Aber jetzt seid ihr gerecht. Nun könnt ihr nicht sagen, ihr seid Sünder. Das wäre ebenfalls Heuchelei. Also, wir Gläubigen, es tut uns leid, dass unsere Handlungen nicht perfekt sind, aber wir sind gerecht. Wie kannst du das sagen? Könnt ihr mir erklären, wie Jesus zur Sünde gemacht wurde? Er beging keine Sünde. Er nahm unsere Sünde am Kreuz auf sich. Genauso begehen wir keine Gerechtigkeit. Wir empfangen seine Gerechtigkeit. Am Kreuz strafte Gott ihn mit Gericht und seiner gerechten Empörung. Gott goss seinen Zorn über ihn aus. So wie wir jetzt Gerechtigkeit empfangen haben, gießt Gott seine Gunst über uns aus. Ich will euch eine Frage stellen. Kann der Teufel nun etwas einwenden? Der Teufel hat Gottes Liebe für uns gesehen. Und er dachte, ah, Gott ist gerecht. Der Mensch ist sündhaft. Aha. Gott liebt den Menschen. Aber Gott ist gerecht. Er kann keinen Kompromiss eingehen. Er muss die Sünde bestrafen. Der Mensch ist sündhaft. Gott liebt den Menschen. Ich glaube, der Thron könnte bald meiner sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der übermenschliche Kampf von alters her. Wenn Gott seine Gerechtigkeit auch nur im geringsten kompromittieren würde, würde sein Thron wanken. Sein Thron würde jemand anderem übergeben werden. Luzifer glaubte, er wäre der Nächste. Doch die Weisheit unseres Gottes, das Kreuz, hat alles verändert. Gott handelt jetzt gerecht, indem er uns gerecht macht, ohne Sünde zu dulden. Gott ging keinen Kompromiss ein. Als Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, machte er keinen Kompromiss. Er hat das Gesetz nicht gebrochen und dennoch die Frau gerettet. Welch eine Weisheit unseres Gottes! Die Bibel sagt, er ist gerecht, indem er uns gerecht macht. Also, als der Engel des Todes nachts durch Ägypten zog und die Menschen hinter ihren Türen zitterten, beteten die Israeliten, bekannten ihre Sünden und aßen das geröstete Lamm, während das Blut an ihren Türpfosten war. Am Oberbalken und an den Türpfosten, ein Kreuz formend, und der Engel des Todes zog vorüber. Gott sagte nicht, wenn ich eure guten Werke sehe, euren guten Familiennamen, all die wunderbaren Dinge, die ihr getan habt. Nein, nein, nein. Gott sagte, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. In der nächsten Sendung? Jesus ist von den Toten auferstanden, was bedeutet, ich bin gerecht, denn Gott sieht mich in ihm. Gott hat nie auf Jesus geschaut, ohne mich in ihm zu sehen. Und Gott sieht Jesus nie, ohne dich in ihm zu sehen. Verstehst du? Gott sieht uns nie außerhalb von Jesus. Das vereinfacht den Fokus enorm. Man muss nicht jeden Tag im Leben Gesundheit anstreben. Ich verfolge die Frage, ob ich mir heute meiner Gerechtigkeit bewusst bin. Ich strebe intensiv danach, in diesem Bewusstsein der Gerechtigkeit gefestigt zu sein.